So if you can open your Bibles to 1 John, please. Und wenn ihr eure Bibel mal aufschlagen könntet zum 1. Johannes. And let's pray. Und dann beten wir. Lord, we thank you for your presence in our life. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart und zum Leben. And we thank you that your presence makes the difference. Und wir danken dir dafür, dass diese Gegenwart den Unterschied ausmacht. Lord, help us to walk with you daily, closely. Herr, hilf uns, dass wir hier täglich mit dir wandeln und eine ganz nahe Beziehung mit dir haben. To listen attentively to your voice. Dass wir ganz aufmerksam deiner Stimme hören. And Lord, touch the areas in our life. Herr, rühre Bereiche in unserem Leben an. That keep us from you. Die uns von dir abhalten. We want to hear from you tonight. Wir wollen heute Abend von dir hören. Lord, and we just pray for concentration. Und wir bitten um Konzentration. Even though it's so hot. Auch wenn es so warm ist. And thank you for all those who came out anyways. Und danke für alle, die trotzdem gekommen sind. In Jesus name, amen. Und wir bitten und danken in Jesu Namen. Okay. Amen. Well, I was actually Pastor Rob did a series the last few weeks. Der Pastor Rob hat ja eine Serie gemacht die letzten Wochen. A Sunday series on the way of fellowship. Der Pastor Rob hat gesprochen über die Wege der Gemeinschaft. And he also did a series on anger. Er hat aber auch eine Serie gemacht über den Zorn, über die Wut. And it really blessed me. Und das hat mich sehr gesegnet. So I just wanted to share a few words with you about that tonight. Also möchte ich über dieses Thema ein paar Worte euch weitergeben. I thought we might sing this song. It's the light of the world. Ich habe gedacht, wir würden vielleicht auch das Lied singen am Licht dieser Welt. It's one of my favorite songs. Das ist einer meiner Lieblingslieder. But it says light of the world. Das heißt Licht der Welt. You step down into darkness. Du bist herabgestiegen hinein in die Finsternis. And in light of that, we can just read 1 John 1:7. Und diesem Licht wollen wir einfach 1. Johannes 1:7 lesen. I want to talk about the walking in the light tonight. Ich möchte darüber sprechen, was es heißt, im Licht zu wandeln. We know what the heat feels like tonight. Wir wissen, wie die Hitze sich anfühlt heute Abend. But we want to walk in the light. Aber wir wollen heute Abend sprechen über den Wandel im Licht. So, 1 John 1:7. 1. Johannes 1:7. If we walk in the light, wenn wir aber im Licht wandeln, as he himself is in the light, wie er im Licht ist, we have fellowship with one another. Haben wir Gemeinschaft miteinander. And the blood of Jesus his son cleanses us from all sin. Und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. And this hit me like a brick over this series. Und das hat mich getroffen wie ein Stein in dieser Serie. That we cannot have true fellowship. Dass wir nicht echte Gemeinschaft erleben können. With the Lord. Mit dem Herrn. And also with each other. Aber auch miteinander. Unless we are walking in the light. Es sei denn, dass wir im Licht wandeln. And I'm not talking about just being together, which is also important. Und ich spreche nicht davon, einfach nur jetzt zusammen zu sein, was ja auch wichtig ist. Or sharing stories. Oder dass man da einander Geschichten erzählt. Which is also important. Oder was passiert, was ja auch wichtig ist. But really open fellowship. Aber es geht um viel mehr. Es geht um eine echte, offene Gemeinschaft. Real fellowship. Echte Gemeinschaft. And just out of curiosity, I checked Webster's for real. Und aus Neugier habe ich einmal nachgeschaut, was bei in dem Webster's Dictionary steht über das Wort real oder wirklich im Deutschen. And it does mean real. Real means real. Und also real, wirklich im Deutschen, but bedeutet it, wirklich. It means not fraudulent. Echt, nicht vorgetäuscht. Yeah, not fraudulent. Nicht and vorgetäuscht. What's so nice here, it's we just walk in the light. We get in it. Was so schön ist, wir können einfach im Licht wandeln. Wir treten da einfach hinein. It's not something that we have to produce. Es ist nicht etwas, was wir selbst produzieren müssen. It doesn't say walk according to the light. Es bedeutet nicht wandel gemäß des Lichtes. Try to imitate the light. Oder versuche das Licht zu imitieren. And be perfect that way. Und versuche so zur Perfektion zu gelangen. We just walk in it. Wir wandeln einfach im Licht. And stay in it. Und wir bleiben darin. And there we have real, something real. Und dann haben wir das Echte. Now, there is a law of light. Da gibt es eine Gesetzmäßigkeit im Licht. And it's this. Und das ist Folgendes. That wherever light shines, wo auch immer das Licht hinscheint, it reveals the true nature of something. Da offenbart es die echte Natur einer Sache. When we're in the bathroom, wenn wir da im Bad vielleicht sind, and looking in the mirror, und schauen uns da im Spiegel an, for me, if I'm brave enough, also das geht für mich, wenn ich da mutig genug bin, I turn on the light. Dann mache ich auch das Licht an. To see the true nature of my face in the morning. Um die wahrhaftige Natur meines Gesichtes am frühen Morgen auch zu sehen. To get rid of the shadows. Um da auch diese Schatten loszuwerden. And then deal with the damage. Und dann den Schaden wirklich zu betrachten. Okay. But this is what light does. It reveals the true nature of something. Das ist das, was das Licht tut. Es offenbart die wahre Natur einer Sache. And this is what I loved in this series. Und das liebe ich so sehr an dieser Serie. We heard what sin does also. Und wir haben auch gehört, was die Sünde da anrichtet. And sin makes us hiders. Und die Sünde macht uns zu Leuten, die sich selbst verbergen. Ever since sin came in the world, we've been hiding, und dodging. Seitdem die Sünde in die Welt gekommen ist, sind wir Leute, die sich da so verstecken müssen. And kind of dancing in the shadows. Und so tänzeln wir herum in den Schatten. It's kind of like the fig leaf principle. Das ist dieses Prinzip des Feigenlaubs. We hide behind fig leaves. Wir verstecken uns hinter Feigenlaub. And in God's presence, it's just like if it was a piece of foliage. Aber in Gottes Gegenwart ist es so, wie ein Stück, was transparent ist. Man kann da durchsehen. But we hide behind many things. Aber wir versuchen uns hinter vielen Dingen zu verbergen. For example, criticism. Zum Beispiel Kritik. Or we heard in the series about anger. Wir haben gehört in dieser Serie über den Zorn, über die Wut. That there's another issue underneath the anger that we don't see right away. Da gibt es etwas, was noch da viel tiefer liegt. Hinter oder unter dem Zorn. It could be passivity. Das könnte sein, dass es einfach Passivität ist. And you don't even know it. It looks good, but there's an issue of passivity. Man weiß es gar nicht mal. Das schaut so oberflächlich gut aus, aber darunter liegt ja dieses Thema oder das Problem der Passivität. This is what sin has done. Das ist das, was die Sünde angerichtet hat. It causes us to hide in shadows. Die Sünde verursacht oder bewirkt, dass wir uns in den Schatten verstecken. Now we've all had, we've all sinned and been sinned against. Wir alle haben Sünde begangen und auch gegen uns wurde gesündigt. And that's part of life. Und das ist ein Teil des Lebens, mit dem man umgehen muss. And we've all experienced painful experiences. Und wir alle haben bereits schmerzhafte Erfahrungen und Erlebnisse hinter uns. And because of these, we all develop certain kinds of relating. We develop ways of relating with each other. Und wegen dieser Situation entwickeln wir eine bestimmte Art und Weise, wie wir in Beziehungen miteinander umgehen. And in the pain that we experience, und in den Schmerzen, die wir da erleben müssen, it's the devil comes in with a lie. Ist es so, dass der Teufel da hineinkommen kann mit Lügen. And because of this, und weil dies so ist, we develop these ways of hiding. Entwickeln wir diese speziellen Möglichkeiten, uns zu verstecken. And Pastor Rob, he talked about last Saturday. Und Pastor Rob hat darüber letzten Samstag gesprochen. That one of the greatest sins, einer der größten Sünden, that sometimes we don't notice, die wir manchmal überhaupt gar nicht bemerken, is self-denial. Ist Selbstverleugnung. Self-denial. Selbstverleugnung. And actually behind that, und eigentlich dahinter, is even a sin we really don't notice. Ist eine Sünde, die wir also wirklich gar nicht mehr sehen oder verstehen. And maybe I'm just speaking about myself. Und vielleicht spreche ich dann nur über mich selbst. But it's the sin of self-protection. Es ist die Sünde des Selbstschutzes. We are trying because these things, like these painful experiences. Wir haben da diese schmerzhaften Erlebnisse. And the lies that we believe. Und dazu kommen die Lügen, die wir glauben. We protect ourselves. Und so beschützen oder versuchen wir uns zu schützen. And you know what? Und wisst ihr was? When we hide, wenn wir uns dann verstecken, there's something unreal there. Da ist etwas, was da nicht echt ist. There's something unreal. Da ist etwas, was nicht echt ist. And what it does when we relate to each other. Und was passiert, wenn wir miteinander umgehen? If self-protection is at the core. wenn der Selbstschutz den Kern ein oder den Mittelpunkt einnimmt, then I will most likely manipulate. Dann ist sehr wahrscheinlich, dass ich dann anfange zu manipulieren, to get my way, um da meinen Weg irgendwie durchzusetzen, instead of minister to people. Anstatt dass ich anderen Menschen einfach diene. And a lot of times this happens in marriages. Und das geschieht allzu oft in den Ehen. There's a lot of manipulation. Und es findet so viel Manipulation statt. But I'll say this, we desire with our hearts so much to minister. Und doch ist es ja doch so, dass wir vom Herzen her eigentlich dienen wollen. And then wonder, why do I manipulate so much? Und wir fragen uns dann, bitte, warum manipuliere ich da immer? Why do I blame so much? Warum tue ich da immer den anderen beschuldigen? Why do I hide behind anger so much? Und warum tue ich mich verbergen hinter dem Zorn? And this self-protection is beneath the surface. Und dieser Selbstschutzmechanismus, der muss an die Oberfläche kommen. Usually something is before it that's more recognizable. Also eigentlich kann ich nicht an der Oberfläche sehen, weil da gibt es etwas, was eher an der Oberfläche ist und schneller zu sehen ist. For example, being critical. Zum Beispiel eine kritische Einstellung. Now nobody just gets up and maybe says, yeah, I just feel like being critical today. Niemand steht einfach so auf und sagt, oh, heute wäre ich gerne kritisch. Now, there's usually something underneath it. Da gibt es etwas, was darunter liegt. If you were to read Numbers 12. Wenn ihr am 4. Buch Mose 12 lest, I won't tell you the whole story, but Miriam criticized Moses. Da können wir die Geschichte finden, wo Miriam Moses kritisiert. Because Moses, she criticized him because he married a Cushite woman. Sie kritisierte den Moses, weil eine Kuschiterin geheiratet hatte. But if you read it, the real issue was. Aber wenn du es genau liest, kannst du sehen, dass das eigentliche Problem für sie folgendes war. It was jealousy. Es war Eifersucht. And it could even gone more than that. There could have been another layer behind that. Und es hätte noch weitergehen können, wenn man es betrachtet. Vielleicht ist noch eine weitere Ebene dahinter. Maybe insecurity. Vielleicht eine Form der Unsicherheit. But anyway, this self-protection. Selbstschutzmechanismen. Because we want to hide. Denn wir wollen uns irgendwie verbergen. And all this makes it unreal somehow. Und all dies macht unser Leben irgendwie unecht. And Hessian said this, something like this. Hessian, also this Hessian, book that we were using. Autor dieses Buches. He says it's hard to fellowship when there's something there that's unreal. Und er sagt, es ist schwierig, wirkliche Gemeinschaft zu erleben, wenn da so ein Problem dazwischen uns steht. And because of this hiding, sometimes maybe we feel like we don't even know ourselves. Und wegen dieser Mechanismen, mit denen wir uns verstecken, kann es sein, dass wir uns nicht mal uns selbst richtig kennen. Because of sin in the world. Weil es ja die Sünde in der Welt gibt. And because of in the shadows. Und weil es da diese Schatten gibt, wo wir Versteck suchen. Like a split has occurred. Es scheint so, als wenn da eine Spaltung stattgefunden hätte. And because of this hiding, und wegen dieses Versteckspiels, sometimes we show a part of ourselves. Deshalb zeigen wir manchmal nur einen Teil von unserer Person. The part that maybe we want everybody to see is acceptable. Vielleicht, dass wir diesen Teil einfach zeigen, von dem wir glauben, dass er für jeden akzeptabel sei. And let's try to keep this part in the back. Und der andere Teil unseres gespaltenen Bewusstseins wird einfach hinten gehalten. But we have that part, that side. Diesen Teil. And the other part of who we really are. Und dann gibt es aber auch noch diesen anderen Teil, von dem wir wirklich sind. And it's almost like two people. Und es scheint so, als wenn wir zwei Persönlichkeiten haben. Zwei Personen sind. This is what the hiding in the shadows. This und das ist das, zwischen diesen Schatten sich zu verstecken. But on a more, how you say it, up note. Aber noch einmal einen weiteren Punkt zu machen. The reason I brought up this. Der Grund, warum ich das vorgebracht habe. Is something that is so beautiful that heals relationships. Ist eigentlich etwas so Wunderschönes und das ist genau das, was die Beziehung heilen kann. And it's walking in the light. Eben dieser Wandel im Licht. It causes us to be real. Denn dieser Wandel im Licht, der führt uns dahin, dass wir wirklich echt sind. And it's through this beautiful, it's through confession. Es geschieht einfach durch ein Bekennen. I've always understood confession. Ich habe das Bekennen immer so verstanden. But I've never enjoyed it so much as I have before. Also ich habe es auch vorher schon, denke ich, verstanden. Because aber ich habe es noch nie so sehr genossen wie jetzt. Because I understand it's the key to growing. Denn ich beginne zu verstehen, dass es einfach der Schlüssel zum Wachstum ist. It's the key to connecting. Der Schlüssel auch dazu, miteinander Beziehung zu haben. And it's the key to healing. Und es ist auch der Schlüssel zur Heilung. Now, when we think of confession, wir denken, wenn wir bekennen daran, usually what I would think, also wenn man an das Bekennen denkt, würde ich zunächst einmal an Folgendes denken. Would be, oh boy, I'm in trouble now. Oh, ich soll bekennen. Jetzt habe ich ein Problem. I'm in trouble. Jetzt habe ich ein Problem. That's sometimes what we think about when we think of confession. Und so denken wir manchmal, wenn es da um ein Bekennen geht. You think of the what you call it, the like in these movies where the police are interrogating a man at a table. Man denkt da an diese Filme, wo die Polizei da vielleicht sitzt und findet ein Verhör statt mit so einem Tisch und so einer Lampe und so. They got lights like these, about four of them on his face. Da sind diese Scheinwerfer direkt auf sein Gesicht gerichtet, wie hier. They got the lie detector there next to him. Und direkt daneben befindet sich der Lügendetektor. Where were you at 4 p.m. yesterday? Wo waren Sie? 4 Uhr am Nachmittag, gestern. Do you know this person? Kennen Sie die Person? Speak up, look at me. And schauen Sie mich an, und sagen Sie schon. This is sometimes what you think of, maybe. Und das scheint es uns manchmal zu gehen. But confession is the most beautiful thing in our Christian life. Ein Bekennen, sich eingestehen, ist vielleicht das Wunderbarste im christlichen Leben. It is the key to our spiritual health. Denn es ist ja der Schlüssel zu unserem geistlichen Gesundsein, oder? And I wouldn't be surprised for our emotional health also. Und ich bin nicht überrascht, wenn es auch der Schlüssel zu unserer geistigen und auch emotionalen Gesundheit ist. And we could define confession like this. Und wir könnten dieses Bekennen folgendermaßen definieren. It simply means to agree with reality. Es bedeutet ganz einfach, dass wir mit der Wirklichkeit übereinstimmen. To agree with the light. Dass wir mit dem Licht übereinstimmen. And the Lord is light. Und der Herr ist der Licht. That means agreeing coming into God's presence. Das bedeutet, dass wir in Übereinstimmung in Gottes Gegenwart treten. In humility and asking God, in Demut und Gott bitten, to show you yourself, dass er unser Selbst zeigt oder wie wir sind. And God will show us the real us. We know. Und Gott wird uns dann zeigen, wie wir wirklich sind. And it's like sometimes standing in front of that mirror in the morning with your hair sticking up and something growing here, all that stuff. So wie wenn wir morgens da vor dem Spiegel stehen und das Haar ist aufgestellt und dann seitlich ist auch noch sowas und irgendwie. But in John 16:13, aber in Johannes 16:13, it says that the Holy Spirit will guide you into all the truth. Da heißt es, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit hineinführen wird. And that word, it means truth. Und das Wort Wahrheit bedeutet Wahrheit. But it also means reality. Aber auch Realität, Wirklichkeit. He will be faithful to lead you every step into reality. Er wird treu sein, uns jeden Schritt in die Wirklichkeit zu führen. About yourself. In die Wirklichkeit über uns selbst. About where God desires you to be in the future. Darüber, wo Gott uns in der Zukunft haben möchte. And this, wow, this is like just taking a beautiful shower. Oh, das ist so, wie wenn man eine wunderbare Dusche nimmt. We cannot grow spiritually without confession in our life. Wir können nicht geistig wachsen ohne dieses Bekennen. Confessors in a healthy way are growers. Menschen, die in einer gesunden Weise bekennen, sich Dinge eingestehen, das sind Menschen, die wachsen. Because God is always wanting us to be transparent and sincere. Denn Gott möchte ja immer, dass wir transparent sind und auch ehrlich. And he wants us to have real fellowship. Und er möchte, dass wir echte Gemeinschaft erleben. And if I'm honest before God, wenn ich der ehrlich vor Gott bin, sincere, ernsthaft, I'll be honest before men. Dann werde ich auch ehrlich vor Menschen sein. And just like we heard the opposite, if I can't be honest before men. Und so wie wir bereits gehört haben, wenn ich da nicht ehrlich vor Menschen sein kann, I won't be before God. They are so close to each other. Dann werde ich auch nicht ehrlich vor Gott mich verhalten, weil dieses ja so eng miteinander verbunden ist. So, as I said, in our nature, we still fear going to that light. Wie ich bereits sagte, in unserer ursprünglichen Natur fürchten wir uns immer noch, in dieses Licht zu treten. It might be because of our experiences with relationships and we think God is like that. Es kann sein, wegen unserer Erlebnisse in Beziehungen, und wir beziehen das auch auf Gott, dass so Gott so sei. It might be different issues. Das können verschiedene Dinge sein. But what I love is when you understand the nature of a light, you won't fear going there. Aber was ich so sehr liebe, ist, wenn man die Natur, das Wesen des Lichtes versteht, wird man keine Angst haben, sich dorthin zu begeben. The nature of the light is, of course, love. Die Natur des Lichtes ist natürlich Liebe. And what the light reveals, und was das Licht offenbart, the love, God's love, wants, that's the motive is love to heal. Das Motiv dahinter ist ja Gottes Liebe, die das heilen möchte. When we walk in the light, wenn wir im Licht wandeln, it's not like that little scenario I gave you with the police. Es ist nicht so wie in diesem Bild mit diesem Polizeiverhör. Accusation, Anklagen, Revenge, Vergeltung. Nein, the light is to heal. Das Licht ist dazu da, zu heilen. And to give us understanding so that we can walk farther. Und um uns zu Verständnis zu geben, auf das wir weitergehen können. But I think one of the reasons we fear the light, aber ich glaube, ein Grund dafür, dass wir das Licht fürchten, or we hide things, let's say, oder vielleicht auch Dinge einfach verbergen wollen, is because that self-protection is such a strong thing. Der Grund dafür ist, dass dieser Selbstschutzmechanismus einfach so stark ist. It won't let go. Er möchte einfach nicht loslassen. And walking in light, it's that uncomfortable feeling. It feels like that self-protection has to die. Aber im Licht zu wandeln ist dieses vielleicht ein bisschen unbequeme Wandeln, wo dieser Selbstschutzmechanismus einfach absterben muss. And it's almost like being in the garden again. This nakedness. Oh my gosh, I'm naked here. Wenn wir wieder im Garten Eden wären, wo da diese Nacktheit ist, und wir denken, oh, was mache ich jetzt? But I just love walking in the light and a confession. Aber ich liebe das, im Licht zu wandeln, durch Bekenntnis. And it's such a difference when I understand that it's how I grow. Es macht so einen Unterschied, wenn ich es verstehe, denn das ist ja ein wesentlicher Ursprung, eine wesentliche Grundlage für mein Wachstum. I need light to grow. Ich brauche Licht, um zu wachsen. Right. And I can trust the nature of that light. Und ich kann der Natur, dem Wesen dieses Lichtes vertrauen. Now it says that God is light in John 8:12. In Johannes 8:12 heißt es ja, dass Gott selbst Licht ist. He said, I am the light of the world. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. And he came down into darkness. Und kam hinein in die Finsternis. We have another song. It's How Great Is Our God. We just started it. Es gibt einen Eric debuted it, our worship guy. Wie großartig ist unser Gott? But how's it go? It says he wraps himself in light. Umkleidet sich mit Licht. And darkness tries to hide. Und die Finsternis versucht sich zu verbergen. But I want to run to that light. Aber ich möchte zu diesem Licht hinrennen. This actually that light is my safety place. Dieses Licht ist einfach für mich ein sicherer Ort. We think that the hiding place that we have built through self-protection is our hiding place. Es gibt diesen Selbstschutzmechanismus, mit dem wir uns ein Versteck bauen wollen. We build walls every time something happens to us. We build walls around us. Irgendwie eine Burg. Wir bauen Mauern um uns herum, uns zu beschützen. It's like saying, this will never happen to me again. Und wir bauen diese Mauern auf und wir sagen, das wird mir nie nochmal passieren. And every stone, and it gets higher and higher. Und mit jedem Stein wird die Mauer höher und höher. And we leave a little window there so we could say hi and und wir lassen like ein that. Kleines Fenster aus, wo wir dann einander grüßen können. But God wants us to be real in our relationships. Aber Gott möchte, dass wir ganz echt miteinander umgehen in unseren Beziehungen. And again, as I said, we can trust his nature in the light. Und wie ich bereits gesagt habe, that's wir können seinem Wesen vertrauen. Sorry. Im Licht. So I meant to say, I forgot. So God is light. Gott ist Licht. And it means es bedeutet, that he will not have a double standard. Das bedeutet, dass nicht mit doppelten Maßstäben da handelt. Like I talked about that split, you know. Also bei ihm gibt es diese Spaltung nicht. What he speaks to us, was uns sagt, he won't do something different. Er wird nicht anders handeln. He is whole. He is. Er ist ganz. Sein Sprechen und sein Handeln ist eins. So I know I can trust him. So kann ich vertrauen. And this, ich weiß, dass ich ihm this vertrauen is the, kann. The last point. Und das ist der letzte Punkt. We all really we desire to really be known how we are. Wir haben doch eigentlich ein tiefes Verlangen, wirklich so erkannt zu werden, wie wir wirklich sind. Because we hunger for intimacy. Weil wir ja diesen Hunger nach Intimität haben, nach dieser vertrauten Nähe. And we can't really have intimacy if we're not really known. Aber wir können nicht diese vertraute Nähe erleben, wenn wir nicht wirklich auch als die erkannt sind, die wir sind. And walking in the light of the Lord. Und im Lichte des Herrn zu wandeln. He shows me myself. Zeigt mir, wer ich wirklich bin. Who I am. Wer ich bin. And I am known. Und als wer ich erkannt bin. Things are revealed. Dinge werden offenbar. Things that are hindering my relationships are, Dinge, die meine Beziehungen behindern. Are revealed. Die werden offenbar. And he empowers me. Aber er bevollmächtigt mich. And he heals me. Und er heilt mich. So that I can have fellowship. Auf dass ich wieder Gemeinschaft haben kann. And it even says in James 5:16. Und es heißt auch so in Jakobus 5, Vers 16. It says, confess to each other, confess. Da heißt es, wir sollen einander bekennen. And it's not that we have to go around and we're confessing everything to everybody. Oh, did I tell you I did this? This is not the point. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt rumlaufen und jedem irgendwie erzählen, was wir vielleicht heute getan haben. It's just an attitude that we walk in. Confession is an attitude. Eine Einstellung, eine spezielle Haltung, in der wir wandeln. Walking in the light is an attitude. Walking, also wandeln in der Licht ist eine Haltung. But this confession thing is also a relational thing. Aber dieses Bekennen ist auch eine Sache, die sich in unseren Beziehungen ausdrücken sollte. It's being real with each other. Einfach ehrlich zu sein. So, this is our safety place. I want to run to it. Und da haben wir einen Zufluchtsort. Da sind wir sicher und ich möchte da auch einfach hinlaufen. I wanna have this attitude. Ich möchte diese Einstellung immer bei mir tragen. And let God more and more reveal things to me. Und lass Gott mir immer wieder neue Dinge offenbaren. And pray that prayer, just Lord, please reveal the hurtful things in me. Und dieses Gebet beten, oh Herr, zeige doch diese Dinge, die mir immer wieder Verletzungen bereiten. And ask God, like, okay, God, this, I did this, you know, maybe I was angry. Und frag mir doch Gott, schau, ich habe das gemacht, vielleicht war ich da zornig. But what was it? Was there an issue behind that? Aber Herr, war da noch irgendetwas dahinter? Am I unhappy with something? Bin ich da irgendwie mit etwas unzufrieden? Am I displeased with my life or what? Just whatever it could be. Bin ich da irgendwie unzufrieden mit Dingen in meinem Leben? And then, was kann das sein? And then own it. Und dann nimm die Verantwortung auch. And then give it to God. Und gib sie zu Gott. That's what I understood, Pastor Rob, when he spoke about displaced anger. Und das habe ich so verstanden, als ich Pastor Rob hörte, als er über fehlplatzierten Zorn sprach. Displaced anger is anger that's simply not owned. Fehlplatzierte Ärger ist einfach ein Ärger oder Zorn, dem man einfach nicht die Verantwortung genommen hat. It's saying he made me mad, that made me mad. Und so gehen wir rum und sagen, ja, naja, der war ja sauer und der war wütend und das liegt eigentlich an dem nur. But sometimes I gotta say, Lord, it's my anger. Aber manchmal muss ich doch sagen, na, Herr, eigentlich war das meine Wut. And just bask in this light. Und dass wir dann einfach hineintreten und uns baden in dem Licht. And enjoy the love of God. Und die Liebe Gottes genießen. So, that it touched my heart. I hope it did yours. Und das hat mein Herz berührt. Und ich hoffe, dass es euch genauso geht. Walking light. Wandelt im Licht. Lord, we love you tonight. Herr, wir lieben dich heute. We want to walk in the light with each other. Wir wollen miteinander im Licht wandeln. And before you, Lord. Und auch vor dir. And we want to walk with honesty. Und wir wollen mit Ehrlichkeit wandeln. Not in introspection. Nicht, dass wir dazu sehr in uns hineinschauen. Unhealthy introspection. In einer ungesunden Weise. But just allowing you to show us things. Aber dass wir einfach zulassen, dass du uns Dinge zeigst. To enjoy your presence in the light. Auf dass wir deine Gegenwart im Licht genießen. You said that you are the light of the world. Du hast gesagt, dass du das Licht der Welt bist. And that you give the light that enlightens all men. Und dass du das Licht gibst, was alle Menschen erleuchtet. And we thank you for that, Lord. Und wir danken dir dafür. We want to grow, Lord. Wir wollen wachsen. In our relationships. In den Beziehungen, die wir haben. In our character. In unserem Charakter. We want to reflect you. Wir wollen dich widerspiegeln. And we thank you, Lord, that you are doing exactly that. Und wir danken dir dafür, dass du genau das bereits tust. You are gracefully working right now. In deiner Gnade wirkst du an uns. And causing us to grow. Und führst uns dahin, dass wir wachsen. Thank you for everyone here tonight Dank that came. Jeden Einzelnen hier, der kam, gekommen ist. In Jesus' name, amen. Und wir danken in Jesu Namen. Amen.